dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Da muss ich lachen. Ich gebe jetzt schön ein Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zum Beanstalk Folge 2. Ich bin Mona und mit mir hier sind der Flo und der Max. Hallo. Hallo. Ich mache heute das Intro, weil ich leider den Quotentipp verloren habe für verflixte Klicks. Und das ist meine Strafe. Hoffentlich dann beim nächsten Mal besser. Genau, zu den Zahlen sagen wir am Ende noch was, wer da genau wie abgeschnitten hat. Genau. Heute wollen wir erstmal damit anfangen, ein bisschen auf die erste Folge zurückzublicken und ein bisschen was zum Feedback zu sagen. Max, willst du vielleicht mal anfangen? Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich echt begeistert war. Ich habe niemals damit gerechnet, dass so viel Feedback kommt und das, was wir bekommen haben, auch wirklich größtenteils positiv war und 99% davon wirklich, auch wenn sie negativ waren, sehr konstruktiv waren und uns schon irgendwie weitergeholfen haben. Ja, wir haben alles gelesen, wir nehmen uns alles sehr zu Herzen und versuchen das halt für euch oder für uns auch selbst in Zukunft besser zu machen und es halt, ja, so zu machen, wie es allen gefällt, hoffentlich. Ich fand's auch total cool. Also wir haben super viele Hits bekommen auf YouTube und man kann ja auch dann die Statistiken sehen auf Soundcloud und was weiß ich. Und es gab viel Feedback im Forum und ich denke, wir haben auch das meiste, was so an konstruktiver Kritik war, gleich umgesetzt. Also zum Beispiel mit den Beschreibungen, wie nennt man das? Ja, YouTube-Beschreibung oder... Wir haben jetzt auch diese Annotations bei YouTube, dass man dann gleich, wenn man sich das anschaut, quasi sehen kann, auf welche Folgen wir uns beziehen, weil das auch angemerkt wurde. Ja, wir haben jetzt eine Rubrik, die sehr gewünscht wurde, eingeführt. Dazu werden wir gleich kommen. Also lasst euch überraschen. Ja, bin ich davon auch überrascht? Nein, es geht nur um das persönliche Highlight, was gewünscht wurde. Ach so, okay. Wir hatten ja schon mal sowas in der Form angedacht, hatten es dann aber nicht so ganz ausformuliert und ja, probieren es jetzt diese Woche einfach mal aus, ob das so funktioniert, ja, und wie das so rüberkommt. Ja, also ich kann mich eigentlich euch komplett anschließen. Also das Feedback hat mich auch sehr überrascht, positiv. Und es war ja auch so, dass wir eigentlich am Freitag, bevor wir die erste Folge veröffentlicht haben, habe ich, glaube ich, mal vorgeschlagen, dass wir auch ein RSS-Feed machen könnten und dass es da so ein Guide oder irgendwie zu gibt. Und ja, das wurde mir dann mehr oder weniger übertragen, diese Aufnahme. Und ich habe halt echt nicht damit gerechnet, dass es direkt so einen Start gibt sozusagen und dass dann sofort so ein Bedarf da ist. Dadurch hat sich das ein bisschen verzögert dann. Aber es ging ja dann noch alles und wir haben ja dann eigentlich noch am selben Tag den Feed nachliefern können. Genau, wo kann man uns denn jetzt allgemein überall finden? Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also zunächst mal veröffentlichen wir natürlich jede Folge auf YouTube und auf Soundcloud. Dort ist es allerdings, also auf Soundcloud ist es allerdings so, dass immer nur die neueste oder die neuesten Folgen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir da 2, 3 oder 4 Folgen oder ob wir nur eine jeweils online haben, weil die aktuellste gibt es immer auf Soundcloud. Auf Podomatic ist es dasselbe, da gibt es immer die neueste und eventuell noch die davor. Und jetzt haben wir neuerdings das muss ich eigentlich noch ein bisschen ausführen, noch einen zweiten Feed, auf dem alle Folgen seit Veröffentlichung verfügbar sein werden. Mithilfe des RSS-Feeds und des iTunes-Links kann man uns natürlich auch bequem von unterwegs irgendwo mit dem Handy hören. Ja, also zu dem neuen Feed, um das kurz ein bisschen auszuführen, wir sind da, naja, umgezogen kann man eigentlich nicht sagen, weil wir immer noch bei Podomatic unseren Podcast anbieten werden. Aber da dort eben der Speicherplatz sehr begrenzt ist und auch die Bandbreite, mussten wir da ein bisschen improvisieren und haben halt dann gesagt, okay, wir bieten nur die aktuellste Folge an, oder die aktuellsten Folgen. Und haben dann parallel dazu eben jetzt noch so einen anderen Feed auf Feedburner. Ich würde jetzt den Link sagen, aber das ist halt auch ein bisschen... Ja, da kann man ja eben ins Forum schauen. Ja, ich wollte gerade sagen, zur Not einfach ins Forum schauen, da habe ich auch nochmal das Ganze ein bisschen ausgeführt. Ja, es war echt nicht so richtig, ich hab echt unter Zeitdruck da ein bisschen da wenig drauf geachtet sozusagen, wie wenig Platz wir dort haben und natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wir direkt so viel Platz brauchen werden. Aber mit dem neuen... Wer konnte sowas denn haben? Ja, aber mit der neuen Variante haben wir sehr, sehr große Freiheit, weil das Hosting von dem eigentlichen Feed getrennt ist. Und dadurch, wenn jetzt zum Beispiel wir wieder Speicherplatzprobleme bekommen würden, wir trotzdem denselben Feed weiterverwenden könnten. Okay, ich habe jetzt das Warnung verstanden, aber macht das nichts. War jetzt natürlich ein bisschen sehr viel Input. Man kann uns auch noch auf Twitter folgen. Genau, man kann uns natürlich auf Twitter auch folgen. Ja, @real. Oder im Forum einfach mal reinschauen. Genau, oder im Forum einfach mal reinschauen in unseren Thread. Und wer es ganz verrückt mag, der kann uns sogar eine E-Mail schreiben. Wie ist denn die E-Mail-Adresse? realbeanstalk@gmail.com. Ah, okay. Steht aber wahrscheinlich auch im Forum nochmal drin, ja, oder? Ja, steht natürlich auch noch drin. Da steht auch nochmal das Twitter-Handle, Link zu Soundcloud, YouTube, allen Feeds und so weiter. Und ihr könnt natürlich auch immer weiter Feedback im Thread lassen oder auf Twitter oder auf allen Kanälen. Wir lesen alle Kommentare. Ja, freuen uns natürlich immer über Feedback. Sonst kann sich ja nichts verbessern, wenn wir selber noch nicht drauf gekommen sind. Was wir auch noch machen müssen, diese Folge, ist auf jeden Fall Danke sagen. Ja. Also nicht nur an die Leute, die uns Feedback geschrieben haben, sondern eine ganze Menge Leute, die uns noch außerhalb unseres eigentlichen Teams irgendwie geholfen haben und uns unterstützt haben. Ich darf jetzt keinen vergessen. Ich lese jetzt einfach mal vor, wen ich hier aufgeschrieben habe, beziehungsweise wen wir aufgeschrieben haben. Das. Zum einen mal Doom Design. Was hat Doom Design denn eigentlich gemacht? Also eigentlich müsste man jetzt erstmal Grafikkure danken. Weil, genau. hat uns unser Logo gebastelt, also das Beanstalk-Logo mit dem Mikrofon und diesen Bohnenranken drumherum. Und Doom Design hat dann daraus nochmal einen Header oder Banner, wie auch immer man es nennen will, für uns gemacht für Twitter. Und dann haben wir noch unser Intro und Outro. Das hat ein Freund von mir gemacht, Lutari-Fan. Den kann man auch auf Soundcloud hören. Der hat dann noch viele andere Tracks, also das hat er extra für uns komponiert. Danke nochmal dafür. Danke, danke. Ja, großes Danke, das, also an alle natürlich. War dann jetzt noch, kommt da noch was? Naja, und vielleicht auch nochmal Danke an Lukas und Stefan. Oh, ja, klar. Das sind unsere zwei im Hintergrund. Flying Walrus und Gott, jetzt muss ich das richtig aussprechen. Wie sagt ihr das? Josinger? Josinger hätte ich auch Josinger, gesagt. Sag ich immer, ja, aus dem Forum. Also das sind unser Social Media Manager und Tech Support, die auch am Podcast beteiligt. Genau, unser Community Manager. Wir haben gleich einen eingestellt. Ja. Genau, dazu kommen wir ja gleich auch noch hier. Der Rocket Beans Community Manager. Genau. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, genug Danksagung, genug Informationen erstmal für den Anfang. Wir könnten zum ersten Thema übergehen und das ist natürlich diese Woche, wie es nicht anders zu erwarten war, die große, große Ankündigung, nachdem letzte oder die vorletzte Woche noch Verwirrung damit gestiftet wurde, dass alle bitte ihre Subscriptions für Twitch kündigen sollen, ist nun klar, dass die Rocket Beans von Twitch auf YouTube umziehen, also auf den neuen YouTube Gaming Stream. Gaming. Welch große Überraschung, da hat nie jemand mit gerechnet. Also da haben wir im Forum letzte Woche, also erstmal gab es halt einen riesen Hype, super viele Fragen, dann wurde so eine richtige, ich weiß nicht, Detektivshow draus, also jeden kleinen Hinweis hat man versucht irgendwie zu analysieren, wo sie denn jetzt hinwechseln könnten oder was es bedeuten könnte, aber ich würde sagen, die meisten Leute haben sich schon gedacht, dass es wahrscheinlich YouTube wird. Ja, davon war auszugehen. Also allein Simons Jacke beim Bierz hat natürlich alles verraten. Das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, aber da gibt es dann eben immer so Hobby-Sherlocks. Ja, die Frage ist halt auch, was wäre die Alternative gewesen? Was hätten wir sonst erwarten können? Also, dass jetzt also es stand ja am Anfang im Raum, dass über Cheering jetzt bei Twitch alles laufen soll. Das heißt, dass die User nur bezahlen, wenn ihnen halt der aktuell laufende Content gefällt. Weiß ich nicht, wäre jetzt nicht passend zu den Rocket Beans gewesen, weil dann wäre halt die Planbarkeit, die vielleicht so ein Sub halt eher hat, halt komplett verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Alternative gewesen wäre. Und einen anderen Streamingdienst gibt es, also es gibt noch Hitbox, klar, aber da streamen dann Leute mit 100 Zuschauern. Da würde man sich wahrscheinlich noch mehr in eine Blase ein. Ja. Wie ist es bei YouTube? Also das ist jetzt YouTube Gaming direkt, ne? Genau. Und wie ist es da? Moment, das wurde aber eigentlich gesagt nicht YouTube Gaming. Ja, das dachte ich auch. Hat doch, glaube ich, Marco extra versucht rauszustellen, dass es sich nicht um YouTube Gaming handelt. sondern nur um YouTube-Livestream. Ja. Und ich habe da jetzt gestern mal drauf geschaut, um mir das mal anzuschauen, weil ich davor ehrlich gesagt noch nie irgendwas über YouTube-Streaming geschaut habe. Und da hat es zumindest so den Eindruck gemacht, dass selbst die Top-Streams relativ geringe Zuschauerzahlen hatten im Vergleich zu Twitch. Ja, YouTube promotet das ja noch nicht so wirklich, oder Google, muss man ja sagen. Nee, heißen ja noch, da heißen ja Alphabet jetzt. Auf jeden Fall, ja, so richtig promotet wird das zurzeit nicht, aber also man kann natürlich hoffen, dass das mit den Bohnen besser wird. Man holt sich da natürlich auch einen Channel zu sich, sag ich mal, der zumindest einige tausend Anhänger mitbringt. Und sollte das nicht sowieso so sein, dass der Start in Deutschland wirklich offiziell und auch der Start der Werbekampagne erst mit der Gamescom stattfinden soll? Also da von YouTube Gaming. Also die Frage ist halt, ist es YouTube Gaming oder nicht? Was ist denn die Unterscheidung dazwischen? Ich glaube, es gibt, also einen richtigen Unterschied gibt es dazwischen, glaube ich, nicht. Das ist einfach nur, also ich will jetzt auch keinen Blödsinn erzählen, aber ich glaube, das ist einfach nur, was dir angezeigt wird, welche Channel genau. Sozusagen. Hatte ich nämlich auch so verstanden, dass der Stream der gleiche ist und dann jeweils nur der Content, der gerade läuft, halt dann in diesen Suchlisten, dass der da anders auftaucht. Ja, das kann natürlich dann sein. Dann wären sie wahrscheinlich schon manchmal auch bei YouTube Gaming zu finden. Ja, genau. Gut, das ist aber jetzt natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Spekulation. Ja, also es gibt bei Live, also YouTube Live, gibt es eine Kategorie Gaming und dann gibt es nochmal eine eigene Seite, die heißt gaming.youtube.com, die auch etwas anders aufgebaut ist. Wo dann quasi eher so unten die Recommended Videos einen angezeigt werden und oben so die Streams sind so ähnlich wie bei Twitch auf der Startseite. Also ich hatte es jetzt auch so verstanden, dass es nicht unbedingt YouTube Gaming ist, aber wir können, also wir werden es ja dann sehen, wie es läuft. Was sagt ihr denn generell dazu? Findet ihr es positiv oder was habt ihr für Bedenken? Ja, man darf ja auch eins nicht vergessen, der Stream wird dann auch immer in der, also in dem Channel der Bohnen mit angezeigt werden. Ganz normal. Das wird halt aber im Moment bei Twitch auch schon. Das kann ich jetzt nicht, aber man hat dann eben dort, wo die Video-on-Demand-Seite ist sozusagen, hat man dann auch direkt den Stream. Ja, stimmt. Oder? Das ist natürlich leichter. Also das ist auch einer der, also der größten positiven Aspekte, finde ich, dass es halt, es ist einfacher für jeden. Man hat die Möglichkeit, vom YouTube-Channel direkt in den Stream zu springen. Man kann direkt andersrum wieder springen. Ich glaube, gelesen zu haben in der Pressemitteilung zu YouTube Gaming jedenfalls, aber ich denke mal, es wird bei dem normalen Livestream dann nicht anders sein, falls sie da gelistet werden, dass du auch im Livestream die Möglichkeit hast, so eine Art Infobox einblenden zu lassen, die dann wirklich interaktiv anklickbar ist. Zum Beispiel, das war Moin Moin. Wenn dir die Sendung gefallen hat, schau dir doch mal die Playlist an. Und man dann aus dem Stream direkt in die Playlist rein klicken kann, was ich viel einfacher finde. Und gerade für neue Leute, die auf den Stream kommen und noch nie was von Rocket Beans gehört haben, und im Moment müssen die, wenn mal wirklich Laufkundschaft bei Twitch vorbeikommt, erstmal unten in die Beschreibung gucken oder bei YouTube den Channel suchen, dann sich eventuell da ein bisschen durchwieseln mit den ganzen verschiedenen Playlists und ja, also ich finde das auf jeden Fall eine Vereinfachung und das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt an dem Wechsel. Ich persönlich sehe da auch keinen echten Nachteil, also ich überlege gerade, aber mir fällt eigentlich nichts ein. Was man noch sagen kann, es lässt sich zurückspulen, der Stream, so wie ich das verstanden habe bei YouTube. Jetzt, oder zumindest pausieren, finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht, finde ich eigentlich ein ganz cooles Feature. Wenn man mal auf Twitter muss und es ist gerade nicht Werbung oder sowas, oder man will mal was zu essen machen oder so, kann ja sein, dann kann man das kurz pausieren und dann weitergucken. Aber der Chat pausiert dann ja nicht, oder? Nee, der läuft weiter rechts daneben. Also sowas sollte man vielleicht nicht bei Chat-Duell machen, wenn man mitspielen möchte, oder bei verflixte Klicks, da wird es ein bisschen schwierig dann. Aber ja, übrigens, das haben sie auch, glaube ich, schon gesagt, dass das weiterhin funktionieren wird. Also auch Chat-Duell und verflixte Klicks, das wäre ja auch blöd, wenn sie das plötzlich über Bord werfen würden. Ja, das stimmt. Und was vielleicht auch noch ganz sinnvoll ist, es sind halt 3 Stunden, die du zurückspulen kannst. Boah. Ja. Also, das ist schon ganz nett, finde ich. Ja. Da kannst du mal noch einkaufen gehen und dann noch Essen machen und hast nichts verpasst. Stimmt, hast recht. Das ist ja nicht schlecht. Also, ich kann mir, dass es so lange ist. ich kann mir vorstellen, dass es auch leichter wird für Marco, also generell für die Veröffentlichung auf YouTube, weil es wird doch sicherlich so sein, dass man direkt aus dem Stream sozusagen, das wird ja schon mit aufgenommen, nehme ich mal an. Aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich natürlich selber noch nie bei YouTube live irgendwas veröffentlicht habe oder irgendwas gestreamt habe. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die das direkt so anbieten, dass es vom Stream direkt in die eigene ja, YouTube-Seite kommt, dann als Video on Demand. Ja, die Frage ist natürlich auch, gibt es sowas Ähnliches wie das Subscriben bei Twitch? Oder wie bekommen sie dann das Geld über YouTube? Na, wahrscheinlich über PayPal, oder? Also ich meine, so ging es ja. Also es geht ja jetzt schon, dass man das auch über PayPal spendet. Und ich weiß nicht genau, ob es sowas Ähnliches bei YouTube gibt wie mit dem Subscriben bei Twitch. Es gibt auf jeden Fall auch kostenpflichtige Channel, glaube ich, aber das wollen sie ja sicherlich nicht machen. Ja, das ist aber wieder ein anderer Stream. Das ist dann nicht YouTube Live, nicht YouTube Gaming, sondern YouTube Red, glaube ich. Ja, sie versuchen da so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Livestreaming und Netflix so abzugrasen mit. Hm. Also da halt kostenpflichtige Channel anzubieten. Ja, es geht jetzt langsam ein bisschen ehrlich ins Halbwissen, sozusagen. Aber was man auch noch als Positiven was rausstellen kann und muss meiner Ansicht nach, ist, dass YouTube natürlich bekannter ist und viele Nutzer, also viel mehr Nutzer hat als Twitch. Von daher denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass mal jemand über den Stream stolpert. Meinst du, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht den 0815 YouTube-Nutzer, aber ich kannte zumindest YouTube live noch nicht so wirklich vorher. Also ich würde da wahrscheinlich nirgendwo in einen Stream einfach mal so reinstolpern, weil ich gerade vorbeikomme. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Aber bis jetzt gibt es ja auch noch wirklich keinen wirklichen Grund dafür und es gibt auch, also es wird ja noch nicht so wirklich promotet, aber ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass es dann wirklich losgeht demnächst und dass man das dann wirklich auch auf der Startseite mal sieht, hier die populärsten Streams zurzeit oder sowas. Ja gut, das kann natürlich sein, dann müssen sie natürlich eine richtig große Werbekampagne starten, damit das auch jeder mitbekommt. Dann vielleicht, also dann wird es vielleicht gängige Praxis, einfach irgendwie durch die Livestreams zu schalten und dann könnte man natürlich auch auf die Rocket Beans stoßen. Also ich verstehe dich, weil also schon was du meinst, dass man da eigentlich nicht so dran denkt, YouTube Live. Aber ich habe eher so in die Richtung gedacht, wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich auf YouTube was gesehen habe, weiß der sofort, was ich meine. Wenn ich sage, ich habe das auf Twitch gesehen, dann gucken mich Leute erstmal an und fragen sich, was ist denn Twitch? Habe ich noch nie gehört. Was? Echt? Ja. Ja, okay. Passiert mir auch öfter. Na gut, wenn ich das jetzt meiner Oma erzählen würde vielleicht, aber... Nee, aber auch Leute... Meine Oma weiß nicht, was YouTube ist. Ja, stimmt. Hatte ich aber auch schon öfter. Da sagt man hier, guck mal auf den Channel und dann habe ich aber öfter mal die Erfahrung gemacht, die dann sagen, ja, Twitch kenne ich nicht. Und dann habe ich einfach nur noch rocketbeans.tv empfohlen, weil es halt einfacher ist, weil da der Stream direkt eingebunden ist. Er wird auch weiterhin eingebunden bleiben. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, mit Sicherheit. Das ist natürlich auch der Punkt, für uns ändert sich ja eigentlich gar nichts, zumindest nicht für die Leute, die es immer über rocketbeans.tv gucken. Naja, also viele Leute jammern ja schon im Forum rum wegen der Emotes. Ah, ja, okay. Als jemand, der dem Chat eh immer ferngeblieben ist, außer bei verflixte Klicks und Chat-Duell, ist mir das ziemlich egal. Und glaub, es wird mit Sicherheit auch neue Emotes geben. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube auch nicht, dass YouTube bei diesen simplen Emotes bleiben wird, wenn das denn irgendwann ein bisschen, also wenn man merkt, dass die Leute das alle haben wollen, dass sie alle unzufrieden sind mit diesen ganz normalen Smileys, dann werden die sich sicherlich auch noch was einfallen lassen. Und zur Not, es werden ja offensichtlich auch gerade schon die ersten Plugins zusammengebastelt, die das dann die Twitch-Emotes einfügen. Ja, ich denke, es war wahrscheinlich einfach eine Frage der Zeit, bis sowas implementiert wird, entweder von YouTube selbst oder, wie du schon gesagt hast, durch irgendwelche Plugins von anderen Usern. Ich kann dem generell ja eigentlich nur Positives abgewinnen, beziehungsweise eigentlich ist es mir relativ schnurzegal. Also ich bin jetzt nicht jemand, der massivste Emotes nutzt und ob der Stream jetzt bei Twitch ist oder bei YouTube. Für mich ändert sich da nicht viel. Und ich habe auch gehört, dass bei YouTube die Qualität sogar noch besser sein soll. Und ich denke immer, die Jungs werden sich das schon gut überlegt haben und auch einen Anreiz dafür bekommen haben, zu YouTube zu wechseln. Ansonsten könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Ich fand es nur wieder, ja, diese Ankündigung. Also, man hätte es doch einfach auch so sagen können. Also ganz. Naja, da hat ja Steffen schon im Q&A gesagt, dass es seiner Ansicht nach so richtig war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das genauso sehe. Aber irgendwo kann ich seinen Standpunkt nachvollziehen, warum sie das so gemacht haben. Weil auf der einen Seite, man muss natürlich den Subscribern sofort Bescheid sagen. Das halte ich für wichtig, auch wenn man sowas noch zurückhalten will. Weil sonst bezahlen die ja eventuell für irgendwas, was es dann nicht mehr gibt. Und auf der anderen Seite, ja, dass man das dann eben nicht sofort raushauen will, wenn es noch nicht feststeht, das kann ich dann auch wieder nachvollziehen. Aber ich meine, es wurde ja jetzt sowieso schon vor, also der Monat ist doch sowieso schon angebrochen. Ich weiß nicht, wann kam diese Nachricht von wegen Subscription letzte Woche oder so, ne? Na, schon ein bisschen länger her, glaube ich. Ja. Ich schau mal eben nach. Okay, also kam mir jetzt noch nicht so lange vor, aber es ist ja jetzt August, ist ja schon angebrochen und ob sie es dann jetzt Ende so... 1. August. Ja, okay, sie haben es im 1. August gesagt. Was hat das jetzt genau für einen Unterschied gemacht, dass sie es da gesagt haben und nicht einfach, ja, dann vorgestern oder so? Ja, die Subs laufen ja nicht immer den vollen Monat. Die laufen ja vom Zeitpunkt des Abschließens bis ein Monat danach. Also das heißt, wenn am 1. August alle die Nachricht bekommen haben und am 1. August alle ihre Subscription gekündigt haben, hat niemand mehr im September einen Sub. Weil die können das ja so, die können ja kündigen, wie sie wollen. Das ist ja immer taggenau. Na gut, okay. Dann verstehe ich es irgendwo, dass sie es dann am 1. August gemacht haben, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass jeder dann am 1. August seinen Sub gekündigt hat. Also ich habe auch gelesen, dass viele gar keine Message bekommen haben, weil sie da die Benachrichtigung per E-Mail ausgestellt haben und das dann irgendwie erst später erfahren haben. Von daher, ja, ich verstehe schon den Gedankengang dahinter und das ist in dem Sinne auch richtig. Man möchte ja nicht, dass die Leute für was bezahlen, was es dann so in der Form nicht mehr gibt. Aber ich meine, sie konnten sich ja wohl denken, dass dann auch wieder gleich diese, ja, Verschwörungstheorien der Community dabei rauskommen, beziehungsweise dieser Hype oder Fragen und so weiter. Also der Thread ist ja richtig ausgeartet, also da gab es ja so viele Antworten. Aber auch irgendwo die Frage, ob sie das nicht eventuell auch wollen. Weil es ja auch immer ein bisschen, weiß ich nicht, also es sorgt halt für Aufsehen. Die Sache ist halt, RBTV ist in der Vergangenheit mit Hype-Schüren nicht wirklich gut gefahren. Mm. Ich finde es auch sehr problematisch. Ich hätte es mir gewünscht, entweder halt die Nachricht später rauszuschicken. Ich meine, klar, es ist fair, aber es hätte jetzt auch keiner gesagt, oh Mensch, jetzt bin ich 10 Tage länger Sub, als ich eigentlich wollte. Das hätte wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute gestört, weil es gibt ja auch welche, die haben vor ein Jahr gesubbt komplett oder für 3 Monate. Die müssen jetzt auch dauerhaft bezahlen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn einfach das Video zusammen mit der Nachricht, also dieses Ankündigungsvideo, das sie umziehen, zusammen mit der Nachricht rausgeht. Bin zwar auch ein Fan davon zu diskutieren und zu sagen, das könnte sein, aber hat sich dann ja doch relativ schnell, ich glaube nach 2 Tagen rauskristallisiert, dass es YouTube wird und dann war das Ganze ja auch ein bisschen langweilig, oder? Da war es nur noch auf die Bestätigung warten. Ja, also ich habe es jetzt nicht, ich hielt es jetzt nicht so oder habe es nicht so negativ gesehen und kann es eigentlich verstehen, wie sie da vorgegangen sind. Aber ich denke, beim Wechsel sind wir uns alle einig, dass das ein guter Schritt ist. Ja, das also Video ich kann schon, auch schön. Ja, kann das schon stimmt. Verstehen, dass es in einigen schwerfällt. Für viele ist auch immer, also nicht nur für viele, eigentlich ist es für jeden so, dass Veränderung auch immer erstmal ein bisschen beängstigend ist, sage ich mal. Oh nein. Ja, aber ich glaube, dass ich das als, also ich hoffe, dass sich das langfristig als positiv rausstellen wird. Und im Endeffekt können wir alle nur abwarten, zuschauen. Genau, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass, also was mich so ein bisschen von, ja, ist halt ein Wechsel, ist mir egal, zu der positiven Seite stimmt, ist, dass die App-Unterstützung einfach viel, viel, viel besser ist bei YouTube. Also du hast auf den Smart TV immer eine aktuelle App. Die Handy-Apps laufen auch besser. Also das ist für mich eigentlich einer der positivsten Punkte, weil Twitch bisher auf dem Smart TV zu gucken war wirklich ätzend, also ganz schlimm. Der Stream lief nie flüssig, du konntest keine Einstellung der Qualität vornehmen, du konntest gar nichts in der App von Twitch beim Smart TV. Okay. Wenn das dieselbe ist, die auch auf dem Fire TV von Amazon drauf ist, dann, dann kann ich das nachvollziehen. Ist nicht dieselbe, leider. Ja, die ist aber auch schlecht. Ja, aber da gibt es zum Glück Alternativen. Genau, ich habe die Version von vor 2014, die man noch manuell installieren muss am PC, am Fernseher mit USB-Stick und so. Und die ist halt echt scheiße. Und YouTube unterstützt das einfach optimal. Also alles, auch die normale YouTube-Video-App ist einfach super. Du hast halt bei YouTube auch ein sehr, sehr starkes Unternehmen dahinter. Na klar, bei Twitch, da steht Amazon dahinter, das ist jetzt auch nicht ohne. Aber ja, also Google ist dann, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Also was generell, was einfach IT angeht, ist Google ja eigentlich eins der absoluten ja, führenden Unternehmen der Welt. Ja, ich denke, das können wir mal so stehen lassen, oder? Ja, und ich denke, was so die Kommunikationsprobleme angeht, wird ja hoffentlich der neue Community Manager vielleicht Abhilfe schaffen. Oh, die Überleitung. Ja. Hallo, das war Überleitung des Monats. Wo ist mein Award? Ja. Wir haben einen Community Manager, juhu. Ich weiß, du bist ja schon ziemlich skeptisch eingestellt dem Gegenüber, meine ich so schon vorher mal herausgehört zu haben. Ich habe mir schon viele Freunde im Forum gemacht. Ja, dann lass doch mal raus. Erstens sehe ich das, also ich sehe ehrlich gesagt keinen Aufgabenbereich, den der Community Manager sinnvoll füllen kann. Das ist einfach meine Hauptkritik. Also ich habe schon viele Sachen gehört, die ich auch alle plausibel finde. Also klar, dass man Steffen ein bisschen entlastet, dass er das Q&A übernehmen soll, dass er mit den Community-Leuten in Kontakt treten will oder soll. Aber ich frage mich da irgendwie, was ist der Mehrwert? Also was bringt uns das als Community, mit dem Community-Manager in Verbindung zu treten? Das erschließt sich mir einfach nicht so ganz. Also ich bin da irgendwie so, ja, es ging auch ohne, es würde wahrscheinlich auch ab 1.10. ohne ihn gehen. Wo ist der Mehrwert? Habt ihr einen Mehrwert? Könnt ihr mir was sagen? Ich suche gerade das, was ich zu dir geschrieben habe. Also man kann ja schon mal erstmal sagen, dass es der neue Community-Manager Temo Wienekamp ist. Und er ab 1. Oktober anfängt und momentan auch bei Good Game Studios auch Community Manager ist. Also es ist irgendwie so ein Game Studio für so Mobile Games. Ja, also was ich mir jetzt vom Community Manager erhoffe oder was ich denke, was er machen wird, ist eben diese Schnittstelle zu sein zwischen den Bohnen und der Community. Also dadurch, dass er dann, denke ich mal, eine volle Stelle hat, kann er sich da total drauf konzentrieren. Vielleicht wird es ja dann auch mehr Einbindung der Community-Projekte geben. Man hat dann eine Anlaufstelle, ohne dass die anderen Bohnen, die mit anderen Dingen beschäftigt sind, sich drum kümmern müssen. Also ja, hauptsächlich diese Entlastung. Er soll ja Q&A machen. Also ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass es Q&A eigentlich in dem Sinne auch so nicht geben muss. Also ich habe wann war das? Ja, letzte Woche Donnerstag das Q&A und morgen soll ja auch nochmal ein Q&A kommen, glaube ich, oder? Heute? Nicht heute? Ja, ist, glaube ich, schon gelaufen, oder? Ach so, ja, also heute kam dann schon mal eins. Aber ich finde, das könnte man noch alles in Blogposts mittlerweile lösen. Ja. ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ich fand jetzt das Q&A, was lief, das war völlig, also das hätte man sich auch sparen können und einfach gleich einen Blogpost raushauen können. Also das hat für mich da auch nichts gebracht, dass man live die Fragen im Forum beantwortet hat. Also man könnte das auch einfach aufzeichnen und dann der Käse gegessen, sag ich mal. Also vielleicht gibt es ja einfach noch eine Aufgabe oder einen Aufgabenbereich, den wir noch gar nicht so im Blick haben und dann ab 1. Oktober denken wir uns, ach so, dafür ist er da und dann macht alles Sinn. Ja, erstmal, glaube ich, zu dem Q&A-Thema kommen wir später noch. Zum ersten Mal würde ich erwähnen wollen, dass heute der 11.8. ist, damit die Leute auch wissen, wo wir, wenn wir sagen heute, worüber wir reden. Und zum anderen, ja, zum Community-Manager-Thema. Naja, der Community-Manager soll ja zunächst erstmal der erste Ansprechpartner für die Community sein. Das ist ja eigentlich seine Hauptaufgabe. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber wieso möchtest du einen Community-Manager ansprechen? Was bringt jetzt dir das? Das will ich gerade ausführen. Ja, okay. Wenn man das jetzt richtig angeht, aus Bohnensicht, also aus Sicht der Firma, dann würde man dem Community-Manager immer alles sagen, was er wissen muss zu aktuellen Dingen. Und wenn er zu irgendwas nichts sagen soll, dann sagt man ihm zumindest, wenn dich jemand fragt, dann sagst du, du kannst dazu nichts sagen. So. Und dann, er ist ja jemand, der normalerweise im Forum dann auch sehr präsent sein müsste, zumindest während seiner Arbeitszeit. Und also der könnte dann eben relativ schnell auf irgendwelche Fragen reagieren, bevor es dann zu einem riesigen, zu so einer riesigen Spekulation oder am Ende sogar noch zu einem Shitstorm aufgrund von irgendwelchen Annahmen wird. Also ich halte das, ich verstehe deine Bedenken, weil es immer ein bisschen, ich denke, Community Manager ist halt immer so ein bisschen, die Jobbeschreibung ist ein bisschen vage, finde ich. Aber ich sehe zumindest eine Chance da, dass man damit was verbessern kann. Aber du bist meiner Frage schon sehr geschickt ausgewichen, muss ich sagen. Was würdest du an den Community Manager herantragen, außer die Fragen, die im Q&A beantwortet werden? Auch als Projektler, ich habe mit einigen Projektlern gesprochen. Ich weiß nicht, was wir davon hätten, welchen Mehrwert wir davon hätten, mit einem Community Manager direkt in Verbindung zu treten. Naja, es ist wirklich schwierig auch für mich, das so richtig zu sagen, weil ich einfach selten irgendwie eine Frage habe an die Bohnen, wo ich denke, das muss ich jetzt unbedingt wissen sofort. Sondern das ist halt einfach, ich habe aber auch nicht mal das Gefühl, dass es ein paar Leute im Forum gibt oder in der Community gibt, die dann immer, die am besten gestern eine Antwort hätten zu irgendwas, selbst für super dringend halten. Das verstehe ich, aber da habe ich halt wieder die Befürchtung, dass das einfach zu so einer Art Kummerkasten verkommt. Also, dass halt dann gesagt wird, hier, Timo, du bist dann 40 Stunden in der Woche im Büro, ich habe das und das Problem, wieso macht ihr denn das und das nicht, hier, ich habe das Konzept ausgearbeitet. Ja, also, ich sehe, ehrlich gesagt, im Moment keine konstruktiven Beiträge. Okay, das Sammeln von Feedback finde ich erstmal ganz gut. Also in dem Post wurde ja auch gesagt von Steffen, glaube ich, oder im Q&A, dass das Feedback auf ihn gebündelt werden soll. Ja. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Das entlastet die Redakteure. Ja. Die Frage ist halt nur, ob er das Feedback dann auch so selektieren kann, dass es den Redakteuren wirklich noch was bringt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht effektiver wäre, auch wenn es zeitaufwendiger ist, die Redakteure das selbst selektieren zu lassen, weil sie einfach besser dieses Gefühl haben, was für ihre Show wirklich konstruktiv ist und was jetzt nicht konstruktiv ist, was halt am Thema vorbeigeht. Das wird sich zeigen müssen, würde ich mal sagen. Es ist halt auch, ich meine, du musst den auch irgendwie 40 Stunden beschäftigen, also der kann ruhig damit sich mal hinsetzen und eine Zusammenfassung erstellen. Aber nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Es ist erstmal, ich halte es auch nicht für die Baustelle Nummer 1, die jetzt, also wo es jetzt, was jetzt wirklich alle Probleme löst mit der Community und es wird nie wieder einen Shitstorm geben oder sowas, das denke ich nicht. Ich denke, das wird jetzt eher nur, also ich hoffe aber, dass es besser wird, so muss man es sagen. Aber was genau soll denn besser werden? Genau, ich bin vollkommen zufrieden mit der Community-Situation. Ich auch, aber naja, also schon alleine, was du sagst, dass es die Redakteure entlasten kann, das wäre doch schon was Gutes. Also ich sag's nochmal, ich persönlich habe jetzt kein Anliegen oder irgendwie was im Kopf, wo ich sage, da müsste ich jetzt unbedingt einen Community-Manager haben, den ich jetzt ansprechen kann. Ja, man müsste halt definieren, okay, was sind die Aufgaben vom Community-Manager? Ich denke mal, das werden sie uns dann auch nochmal sagen oder beziehungsweise er wird es dann bei Dienstantritt uns selber vermitteln. Ich denke mal, es wird ja so eine Mischung sein aus im Forum Feedback sammeln, irgendwelche PR-Sachen, Kommunikation zwischen der Community und den Bohnen. Und im Endeffekt kommt es ja eh nur darauf an, dass die Kommunikation klappt. Weil ich glaube, das ist einfach so dieses Kernproblem manchmal, dass Dinge sehr komisch kommuniziert werden, gar nicht kommuniziert werden oder in einer Weise, dass man sich irgendwie keinen Reim drauf machen kann oder. Naja, ich habe halt auch das Gefühl, Also gerade was die Kommunikation angeht, habe ich schon öfter das Gefühl gehabt, dass die Kommunikation auch in der Firma überhaupt nicht funktioniert. Dass A nicht weiß, was B macht oder was B sagt. Und dass dadurch dann teilweise kontroverse oder gegensätzliche Aussagen getroffen werden oder einfach Sachen, die sich zumindest teilweise widersprechen. Und das wird dann wiederum von einigen Nutzern den Boden irgendwann wieder, ja, weiß ich nicht, vorgeworfen und negativ ausgelegt. Und wenn man jetzt jemanden hat, der der erste Ansprechpartner ist für die Community, dann habe ich die Hoffnung, dass dem halt immer alles Nötige zugetragen wird und dadurch die Kommunikation sich verbessert. Aber das ist vielleicht auch Wunschdenken. Ich könnte jetzt noch einen Post aus dem Forum von mir selbst zitieren, der eigentlich genau bestätigt, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Kommunikationspannen sind eher Folge von einem strukturellen Problem als von einem personellen Problem. Ich weiß nicht, ob der Community Manager die Struktur so verbessert oder so verbessern kann, dass wir solche Pannen nicht mehr erleben. Ja, hoffen wir es doch einfach mal. Ja, ich bin, klar, ich bin gespannt, wie er drauf ist, was er so macht, was er für Ideen hat. Also ich hoffe auch, dass er jetzt nicht nur Anlaufstelle für uns ist, sondern uns auch irgendwelchen positives Feedback, irgendwelche Anregungen geben kann, wie wir vielleicht uns mehr einbringen können oder irgendwie effektiver an Projekten arbeiten können. Ich hoffe es sehr. Ich sehe es halt im Moment nur nicht, wie das umgesetzt werden soll. Weißt du, jetzt kommt der Messias und du spielst alles schlecht. Dann wirst du gleich gebannt. Ja, gut. Dann wirst du das zu zweit machen. Ich würde sagen, wir können ja dann einfach noch mal am Anfang Oktober schauen, was sich getan hat, wenn er dann seinen Dienst antritt. Und können dann ja nochmal schauen, ob unsere Hoffnungen oder Ängste sich bewahrheitet haben. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, ihn einzuladen. Wenn er gar nichts zu tun hat, dann laden wir ihn ein und reden einfach 2 Stunden mit ihm. Also Timo, du bist herzlich eingeladen. Dann kann er uns mal erzählen, was sein Aufgabengebiet ist. Genau. Also heute war ja nochmal Q&A und letzte Woche war Q&A zum Thema Gamescom hauptsächlich und Community Manager. Deshalb würde ich sagen, können wir ein bisschen was über Gamescom erzählen, oder? Juhu, Gamescom! Ja, ich freue mich schon so. Nur noch ein paar Tage. Also nächste Woche, Mittwoch, geht's los. Bis Sonntag. Ich glaube, die Bohnen sind auch von Mittwoch bis Sonntag da. Ja, davon ist mal auszugehen, glaube ich. Ja, und sie haben ja schon einen Blogpost auf der Webseite gemacht, dass es eben neues Merch gibt. Das T-Shirt, das eine hatte Colin ja auch schon im Chat-Duell an. Ah, genau. Ja, das ist cool. Das ist sehr cool, das T-Shirt, das neue. Echt? Also, mir persönlich gefällt es jetzt nicht so, aber... Kurzer Einwurf, das Q&A ist tatsächlich erst morgen Nachmittag. Ach so. Ja, dann habe ich ja doch am Anfang keinen Käse erzählt. Nee, hast recht gehabt. Ja, ist immer das Problem, wenn wir gerade in der Aufnahme sind, live nebenbei zu gucken. Ja, eher schwierig. Dann kommt wieder, ihr habt euch aber gar nicht vorbereitet. Mann. Nee, aber vielleicht zum T-Shirt noch. Also ich finde es immer besser, wenn die so ein bisschen schlicht sind, die Designs. Und man jetzt nicht unbedingt... Also ich liebe auch meinen Familienoberhauptvogel-T-Shirt, aber mit dem würde ich jetzt freitagsabends nicht weggehen. Weil dafür sieht es einfach nicht so... ja, keine Ahnung, das ist irgendwie zu bezugslos oder so. Aber so ein T-Shirt kann man ja locker mal anziehen, so wenn man halt irgendwo hingeht. Also man geht jetzt. Ja, okay. Zum Bierstammtisch hatte ich das Familienoberhauptvogel-T-Shirt. Das ist was anderes, aber du weißt, was ich meine, oder? Das sieht ja, das hat ja nichts auf dem T-Shirt außer diesem Vogel unten rechts. Das sieht dann halt wie ein weißes T-Shirt aus zum Großteil. Ja, leider nur. Ich trage auch lieber. Also wenn ich jetzt irgendwie weggehe oder sowas, aber generell trage ich eigentlich auch lieber ich habe noch so einen MTV-Style. Genau, das habe ich auch. BTV. Das ist ja irgendwie besser für solche Anlässe. Ja, ich habe ja das bunte Escher und das gefällt mir auch super gut, also die Farben. Deshalb finde ich es ein bisschen schade, dass das neue Shirt irgendwie so grau-weiß ist. Also ich finde, von Weitem kann man das überhaupt nicht erkennen, was da dargestellt werden soll. Also da muss man schon richtig nah rangehen, um diese ganzen Details zu sehen und das RBTV, dadurch, dass es halt so schwarz-weiß ist, ich finde, es geht so ein bisschen unter. Da gefällt mir dann dieses andere, was es dann bei, also diese, ich glaube, das heißt Brains, das T-Shirt-Design, das gibt es dann auf der Gamescom beim Otaku-Stand Aber ich glaube, die gibt es sogar schon im Shop und die Reste gibt es dann auch nochmal weiterhin im Shop. Und es gibt noch sogar drei verschiedene andere Designs. Also einmal dieses mit Nils Kopf drauf, wo unten drunter steht Nun, was ich irgendwie auch ganz cool finde, auch so als Pulli. Dann gibt es noch ein schwarzes Shirt mit so einer gelben Schrift, wo eben in großen Buchstaben auch wieder RBTV steht. Und das finde ich, glaube ich, am besten. Also erstens ist das Shirt schwarz und zweitens sind die Farben halt ein bisschen knalliger. Und da erkennt man gleich, dass es sich eben um RBTV handelt. Und ja, da gibt es noch dieses eine mit dieser Rakete, wo in so ganz dünner Schrift halt Gamescom und Rocket Beans, das finde ich auch wieder so. Also auf den ersten Blick würde ich da nicht denken, dass es überhaupt was mit Rocket Beans zu tun hat. Wo haben sie die überhaupt mal gezeigt? Ja, ich kenne die alle gar nicht. Moment, ich. Ach so. Denk dir mal, dann kannst du auch was mitreden. Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, und dann gibt es noch eine Tasche und so einen Turnbeutel in schwarz, wo drauf steht, ist halt kein Dark Souls. Das ist ja cool. Finde ich auch gut, ja. Wäre ich Hipster und würde Turnbeutel mit mir rumschleppen, würde ich vielleicht zugreifen. Aber ja, so das Brains-Design gibt es ja auch, glaube ich, als Jutebeutel. Also sehr gut. Braucht man. Und ein Schlüsselband gibt es wohl auch noch. Also mit diesem Vektor-Grafikdesign. Oh. Entschuldigung. hat gerade einen sehr lauten Sound. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Designs, was ich ganz schön finde. Also, dass es nicht nur ein Gamescom-T-Shirt gibt, sondern eben verschiedene und auch verschiedene Stände. Und Steffen hat ja schon so angeteasert, dass es noch so eine große Überraschung geben soll, beziehungsweise im Blogpost steht ja auch, es gibt eine laserige Überraschung, also irgendwas mit Edward Laser, aber es hat bis jetzt ja noch keiner verraten. Also, weiß ich nicht, worum es da geht. Ich setze meine Hoffnung auf Simon. Der schafft das noch bis nächste Woche. Liegt man. Aber das, hat das bestimmt dann an. Das Nils-T-Shirt ist ja mal voll geil mit dem Nun. Das stimmt. Ich hoffe, dass das auch noch normal im Shop verkauft wird. Ich gucke direkt danach die Woche rein und kaufe alle Reste auf. Ja, genau. Das ist halt kein Dark Souls. Als Tasse würde ich mir auch einholen. Naja. Mal gucken. Also es wird bestimmt noch übrig bleiben. Dann gibt's das schon, also wie gesagt, ich glaube, das gibt's teilweise schon im Shop, also auf jeden Fall das Brains-Design. Ja, also dieses Brains gibt's, aber das war's, also ich habe gerade alles durchgeguckt. Ah, okay. Also wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, dann gibt's außer den Brains noch nichts. Nee, gibt nur Brains. Was halt ein bisschen blöd ist, also ich finde das Nils-Shirt auch super cool, aber wenn ich dann weg bin im englischsprachigen Raum, dann steht da None. Und ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie auf meinem T-Shirt rumtragen möchte. Wieso? Nonne? Ist doch auch, ist doch auch lustig. Nils ist doch die klassische Nonne. Es wird auf jeden Fall auch Lady-Shirts auf der Gamescom geben, also das Merch als Lady-Größe, was ich sehr befürworte. In früheren Gamescoms habe ich nämlich darauf verzichtet, mir ein Shirt zu kaufen, weil ich eben nicht unbedingt die Männergröße haben wollte. Aber jetzt kann ich ja dann zuschlagen. Musst du nur schnell hin, bevor alles ausverkauft ist. Ja, in den guten Größen. Denn wie ja schon es gezeigt hat, dass die Lady-Größen sich nur in bestimmten Größen momentan verkaufen. Aber ich kann dazu ja später noch was sagen. Zur Gamescom kann man ja noch sagen, also im Blogpost steht ja auch Halle 5 sind die Merch-Sachen und in der Halle 5, ich glaube Ebene 1 dann wahrscheinlich oder Ebene 2 auch, sind dann auch die Rocket Beans. Also nicht in diesen großen Hallen, wo auch die anderen großen Entwicklerstudios und so weiter sind, sondern eher ein bisschen ruhiger, was ja auch immer gut ist, dann werden sie nicht so beschallt mit Wargame-Musik oder so und man kann auch mal was hören. Ich denke, das mit dem Sound wird dann deutlich besser. Wart ihr denn letztes Jahr auf der Gamescom dabei? Ja, ich war letztes Jahr da, aber nur den Mittwoch und den Donnerstag und musste da ein bisschen, ich habe da halt freiwillig bei jemandem mitgeholfen. Das heißt, ich habe von der Messe ehrlich gesagt gar nichts gesehen und ich bin einmal kurz am Aquarium vorbeigelaufen. Jetzt bist du am Mittwoch da, ne? Nee, jetzt bin ich gar nicht da, weil ich keinen Urlaub bekomme nächste Woche Mittwoch. Als ich das letzte Mal auf einer Gaming-Convention war, da war es noch die Convention in Leipzig. Du alter Ossi. Ja, schade. Ich kann auf jeden Fall dann ein bisschen das erzählen nächstes Mal, wie der Bodenstand war und so weiter. Sie haben ja schon gesagt, dass ihr Stand von Expert gesponsert wird und dass es diesen 3D-Drucker da geben wird und ja. Also ich bin mal gespannt, was sie machen. Ja, 3D-Scanner und Drucker. Also ich meine, es muss natürlich erst gescannt werden und dann wird wahrscheinlich dann mit einer Figur ausgedruckt oder wie man das nennt. Klingt auf jeden Fall witzig. Ja, okay. Steffen hat ja auch schon in seinem Moin Moin, was im Prinzip eigentlich das gleiche war wie das Q&A. Also es wurde einfach nur genau das gleiche gesagt wie im Q&A. Ich finde ja, sie hätten einfach einen Blogpost machen können, alle wichtigen Infos, die auch so im Q&A quasi sich irgendwie zusammengepickt haben, einfach da reinschreiben können, sagen so, Gamescom, wir sind in der Halle sowieso, das kommt auf euch zu, das machen wir, bla bla. Also da hätte es jetzt nicht das, sorry, dass ich irgendwie so rente, aber ich fand das Q&A echt ein bisschen enttäuschend. Und das, wie gesagt, wurde ja dann nochmal in Moin Moin vom Steffen wiederholt. Da hat er sich ja schon überlegt, gemeinsam mit den Vorschlägen aus der Community, was sie für Community-Aktionen machen können. Also da bin ich mal gespannt, was sie sich da rausgepickt haben. Ich kann das aber verstehen, deine Kritik am Q&A, weil es in meinen Augen auch eigentlich nur dann überhaupt Sinn macht, wenn man erst die Infos raushaut und dann nochmal Fragen dazu beantwortet. Ja. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal morgen. Morgen, ich weiß nicht was, morgen sind die Fragen hauptsächlich zu YouTube, oder? Ja. Ja. Sehen wir aber dann mal, was sich da entwickelt von Q&A her. Da wird die erste Frage oder die einzige Frage wahrscheinlich sein, ist das der Untergang von Rocket Beans TV? Oder ist das live? Ja, genau. Ja. Was man auch sagen kann, es wird kein Bonjour geben, kein Kino Plus, kein Wir müssen reden, anscheinend von der Gamescom. Wir müssen reden, sehr, ist das sehr schade. Nicht, oder? Ja, es wäre doch schön. Letztes Mal gab's Wir müssen reden von der Gamescom. Ja, stimmt, Sonderausgabe. Aber dass Kino Plus wegfällt, finde ich sehr schade. Das war letztes Jahr ja ziemlich cool, wo sie dann versucht haben, diese Kinokarten oder Flyer über das Aquarium zu werfen. Das war geil, ja. Und Eddie einfach komplett verzweifelt. Ja, diesmal gibt es ja keinen... Oben. Ja? Dann ist es doch teilweise oben in dieser Ritze oder was auch immer da drin hängen geblieben. Und diesmal ist es oben zu, also man kann nichts mehr reinwerfen. Oder raus. Oder raus, ja. Gut, ja, wird aber wahrscheinlich ein bisschen die Tonqualität verbessern. Ja, es soll ja auch diesmal besser zu hören sein draußen oder wie auch immer. Also Steffen hat ja auch gesagt, sie haben an die, ja, weiß ich nicht, was ist das, Bühnenbau, was auch immer, von Expert als erstes gesagt, sorgt irgendwie dafür, dass sie die Leute draußen hören können. Das war ja beim letzten Mal auch ein Problem. Ja, und ich glaube, es werden auch so LCD-Bildschirme angebracht, dass man es von außen auch besser sehen kann. Ich denke, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann ja dann sehen, wie es umgesetzt wurde. Und es wird auch am Freitag Dosenbeats-Party geben. Da freue ich mich schon extrem drauf. Hast du denn Karten bekommen? Ja. Also ich habe gleich, als sie freigeschaltet wurden, auf Twitter wurde ja der Link geteilt und ich habe das Forum beobachtet und da hat auch jemand den Link geteilt. Und dann habe ich gleich für unsere Gruppe Karten geholt, weil mir schon klar war, dass sie sofort ausverkauft sein werden. Ich weiß nicht genau, wie viele am Anfang freigeschaltet waren. Als ich meine geholt habe, da waren nur noch 160 da. Ich glaube, am Anfang war es vielleicht 400 oder 300. Steffen hat ja gesagt, sie wollen noch welche verlosen und sie wollen teilweise noch Kontingente freischalten. Aber was ich ziemlich scheiße finde, auf gut Deutsch, dass im Forum wurde ja dann auch oft gefragt, ja, wir haben keine Karten bekommen, hat vielleicht noch jemand und so weiter, was ja auch bei Beard so war. Aber es hat wohl jemand geschrieben, dass sie, ich weiß nicht, Leute teilweise die Karten halt für 80 Euro oder so verkaufen oder... Ja, das sind halt Assis. Ja, also ich finde das echt unter aller Sau. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich so verkauft haben. Also ich glaube, es hat vielleicht jemand geboten oder so auf eBay. Aber also ich hoffe mal, dass Steffen irgendwie an dem Fall dran ist, weil sowas geht halt absolut nicht. Nee, finde ich auch sehr schade. Fällt mir immer ein, ich glaube, es war Elsterglanz damals. Die haben, als die irgendwie so eine Tour gemacht haben, haben die irgendwann mal geschrieben auf Facebook, dass man auf gar keinen Fall diese überteuerten Karten kaufen soll und dass sie so lange zusätzliche Shows machen werden, bis alle das gesehen haben, die es sehen wollten, zum Normalpreis. Ja, das geht ja leider jetzt noch nicht, aber... Nee, das ist keine Option, aber... Ich meine, wir sind doch eine Community und wenn man halt eine Karte zu viel gekauft hat, dann kann man es doch für den Originalpreis dann weiter wieder verkaufen. Aber dann so einen Wucher zu betreiben, ist es unmöglich. Also schämt euch. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Leute, die das gemacht haben, uns hören. Und wenn ja, dann macht ihr sofort aus. Genau. Für euch und deabonnieren. Dislike da lassen, bitte. Ja, also... Keine Ahnung, sowas nervt mich halt richtig und ich hoffe, dass die Leute, die vielleicht keine Karten bekommen haben, weil sie auf der Arbeit waren an dem Tag, das wurde ja vormittags irgendwie veröffentlicht, dass sie noch Karten bekommen. Es gibt ja auch eine Abendkasse, aber ich glaube, es wird halt richtig cool. Also ich freue mich so drauf. Also ich bin normalerweise jetzt nicht so der Party-Löwe, aber ich glaube, so gerade mit der Rocket Beans Community wird es richtig cool und mit der Musik, also die Hübschen sind ja, da. Ja, die Hübschen, ja. Larissa Ries ist da. Ist das bestätigt? Ist das ja. Bestätigt? Gut, okay. Ja. Die Jägermeister Blaskapelle, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll, aber wenn man, ja. Steffen hat gesagt, ist cool. Ja, toll. Also es wird bestimmt richtig cool. Also ja, freue ich mich echt drauf. Und ich finde, 10 Euro geht auf jeden Fall. 5 Euro ist ja auch nochmal Freiverzehr. Also ja, vielleicht sehe ich ja dann auch ein paar von den Forumsbohnen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, da sind bestimmt einige da. Was mich nur ein bisschen irritiert hat, muss ich ehrlich sagen, wenn du sagst, es waren nur noch 160 da, wurde nicht in dem Q&A gesagt, also von Steffen, dass die Location eigentlich Platz für 1000 Leute hätte? Ja, ich glaube, es kam natürlich auch drauf an. Also die Location, das Dock One, das ist nur so eine leere Halle, sag ich mal, wo man Ausstellungen machen kann oder Partys machen kann und Galas oder sowas. Und kam natürlich drauf an, wie sie da die Bühne aufbauen. Und da soll es ja anscheinend auch Burritos zu essen geben oder so. Ja, kommt natürlich auch drauf an, wie sie es aufbauen, wie viele Leute da reinkommen. Aber also ich hoffe einfach mal, dass wir noch ein paar Karten freischalten und dass halt wirklich auch noch viele Karten vielleicht verlost werden. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Besucherzahlen dann sein wird. Ja, als Info, Steffen hat übrigens auch gedacht, dass man sich auf die Abendkasse nicht unbedingt verlassen sollte. Also da wird es eine geben, aber es wird nicht viele Karten geben. Ich glaube, da kommt man auch rein. Ist jetzt meine Wild Guess hier. Gut, okay. Er hat es vielleicht ein bisschen optimistischer gesehen als du. Nee, aber die Location, wenn man sich die mal anschaut, es gibt einen Außenbereich. Also ich glaube nicht, dass so viele... Klar, die werden mit Sicherheit eine Gästeliste haben von irgendwelchen Partnern, die sie auf der Gamescom treffen, sagen hier, drücken denen dann wahrscheinlich nochmal 3 Karten in die Hand, sagt hier, kommt auch Freitagabend vorbei. Aber ich kann mir trotzdem schwer vorstellen, dass eine Location, die nominell für 1000 Leute, auch mit Bühne und mit Essensständen und alles, dass da dann nur, wenn es jetzt wirklich 500 Leute sind, reinpassen. Also ich würde jetzt mal schätzen, ihr habt da noch eine gute Chance, irgendwas abzugreifen. Ich glaube auch nicht, dass die Bohnen dann so sind und sagen, nee, wir haben schon vorher gesagt, ihr kommt hier jetzt nicht mehr rein. Vielleicht gehen ja die ersten wieder um 10, dann kann man ja einfach, ja. Ich würde es versuchen, wenn ich da wäre. Wer sowieso da ist, wer sowieso, was weiß ich, von Freitag zu Samstag noch in Köln bleibt oder noch länger, der kann das ja mal probieren. Das ist ja genau. Nicht, schadet ja nicht. Nee, ist ja auch, weiß nicht, eine Viertelstunde vom Bahnhof. Dann fährt man halt, wenn es nicht klappt, fährt man halt dahin, wo man halt hin möchte. Ist ja jetzt auch nicht so der große Zeitverlust. Und dann trifft man sich ja noch andere Fans, genau, die davor stehen und kommt trotzdem irgendwie in ein nettes Gespräch und so. Und dann kann man ja dann zusammen nochmal weggehen, wenn es bei Dosenbeats nicht klappt. Genau. Dann holt man eine Kiste Bier und setzt sich einfach davor. Genau, und wartet, bis sie rauskommen. Macht idealerweise dann den Stream an, in dem das hoffentlich auch läuft. Genau. Dazu wurde noch nichts gesagt, oder? Ob dann eine Live-Übertragung zu stattfindet. Also ich habe mich jetzt, kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Letztes Jahr war die Aftershow-Party ja noch direkt in Halle 5, oder nicht? glaube ich. Ja, es war in der Gamescom. Ja. Da war ich nicht dabei, weil ich, ich glaube, an dem Abend bei dem Video Games Live-Konzert war, was auch in der Messe war, was auch richtig cool war. Okay, da scheint ja immer viel los zu sein abends, ne? Ja, da lief so einer rum, der so Last-Minute-Karten für das Konzert verkauft hat. Und die waren dann richtig günstig und es war sogar relativ weit vorne. Bin ich da mit meinem Freund hingegangen und es war so schön. Also dieses so Videospiel-Intros und sowas mit, sorry, als Konzert mit Orchester gespielt wurden und so. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, vielleicht bin ich nächstes Jahr ja auch mal wieder mit dabei, aber... Ja. Mal sehen. Nächstes Jahr machen wir dann ein Community-Beanstalk-Treffen. Okay. Ich hoffe mal, uns gibt's dann noch. Das wäre schon mal ein schönes Ziel. Natürlich gibt's uns noch. Noch Carsten. Vielleicht noch generelle Infos zur Gamescom. Also es wird natürlich wie letztes Jahr wieder verschiedene Pressetermine geben, zu denen die Bohnen gehen. Dann davon berichten. Es werden wieder Leute eingeladen. Spezielle Ankündigungen gibt es jetzt noch nicht, außer dass Fabian Döhler natürlich wieder vorbeikommen oder vorbeischauen wird. Davon ist ja auszugehen. Ja, aber ja, sicher ist das nun nicht. Also ich würde auch zu 99% davon ausgehen, aber ja. Ja, aber was ein bisschen schade ist, finde ich, Steffen sagte ja im Q&A, dass Colin wohl dieses Jahr bei den Bohnen unterwegs ist. Auf Twitter sieht es jetzt aber eher so aus, als ob er wirklich bei Bandai Namco wieder ist oder Namkai Bandai. Bandai Namco Bandai. Andersrum ist das schwieriger irgendwie. Namco Bandai. Ja, Bandai also, Namco. Ist doch egal, wie, aber ich wollte es jetzt nur noch mal andersrum sagen, damit es. Also, ja, egal. Um aufzulösen, was er sagen wollte. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil. Ich weiß es nicht, vorletztes Jahr, diese Namco-Bühne, das ist halt nur Rumgeschreie. Das ist halt. Und wieso ist Colin da? Also das weiß ich nicht. Auftragsarbeit, schätze ich mal. Also laut Twitter ist er wohl da. Achso, das ist jetzt quasi, er hat dann als Moderator noch dort ein Angebot oder wie auch immer bekommen und macht genau, das dann für dich. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe jetzt überlegt, warum sollte der denn für die Bohnen bei Namco Bandai bei der Bühne sein? Aber ja. Ja, ich hätte ihn auch lieber, also gerade sein Gaming-Wissen schätze ich eigentlich sehr und hätte ihn lieber bei den Bohnen gesehen, als jetzt da als besseren Marktschreier auf so einer Bühne 5 Tage rumhüpfen. Ja. Naja. Dann ein bisschen blöd, ne? Zahlen wahrscheinlich besser. Naja, also ich denke mal, zwischendurch wird er sicher Zeit haben, auch mal zum Merch-Stand zu kommen und sich bei den Bohnen rumzutreiben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da 24/7 bei der Bandai Namco-Bühne rumhängt. Nee, glaube ich auch nicht. Vielleicht kann er ja bei Dosenbeats einen kleinen Auflegen hier. Ja, klar. Deine Mutter habe ich gerne. Ja, genau. Ja, das passt schon. Also ich freue mich auf jeden Fall total und auf Dosenbeats, auf die Gamescom. Ich bin mal gespannt, was... ich habe mir noch nicht so genau das Programm angeschaut. Also es gibt dort ja auch immer diese kleinen Mini-Konzerte auf diesem Außenbereich. Es gibt ja auch dann Gamescom in der Stadt, also diese Gamescom-Konzerte in Köln selber. Ach, am Heumarkt und so, oder? Ja, genau. Ja. Also es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Also ich bin ab Donnerstag auf der Gamescom und ab Mittwoch in Köln. Ja, vielleicht kommst du ja Mittwoch noch irgendwie rein. Die lassen ja manchmal dann, also ja. So ab 4 Uhr oder so, lassen die manchmal noch ein paar Nicht-Fachbesucher rein. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen zu spät dann da. Also ich glaube, wir fahren Mittwochabend. Ach so, ja, okay. Dann fahrt ja bestimmt auch 2 Stunden, oder? Ja, also von Frankfurt nach Köln sind es auch 2 Stunden, 1,5 Stunden, je nachdem, wie schnell man fährt. Aber habt ihr nicht die tolle ICE-Verbindung? Ja, die tolle ICE-Verbindung von Frankfurt nach Köln, die dann teilweise irgendwie 80 Euro kostet? Nein, danke. Ja, aber bist in einer halben Stunde da, oder? Ja, super. Kommt das nicht ein bisschen drauf an, wie früh man das bucht? Ja, man muss halt Glück haben, aber ich finde es trotzdem unverschämt. Aber lassen wir das. Schon wieder 80 Euro. 80 Euro regen mich auf. Ja, das passt schon so. Also ich werde schon in Köln ankommen. Aber was ja, ich jetzt noch... Ne? Ich wollte fragen, steht es denn eigentlich fest mit den Lady-Shirts, dass sie dort auch... Ja, ich sag mal, in großer Zahl verfügt sind. Also großer Zahl weiß ich nicht, aber ich habe im Forum extra Dennis gefragt und er hat gesagt, ja, sie werden auch Lady-Größen verfügbar haben. Im Shop selber sind ja die meisten Lady-Shirts vergriffen in den Größen so SML, was ja so die, ich sag mal, Standardgrößen sind. Und es sind halt noch so XXS und XXXXL da. Und Dennis hatte im Forum dann geschrieben, ja, vielleicht werden die normalen Shirts im Shop nicht weitergeführt in den Damengrößen, weil sie sich nicht verkaufen. Also vielleicht müsste man dann einfach nur mal das Angebot so anpassen, dass es eben... Ich will jetzt niemanden diskriminieren, aber halt für die Leute, die vielleicht XXXS tragen und XXXL tragen, die einfach so nicht in diesem Durchschnitt sind von ihrer Figur her, dass die dann halt leider Pech gehabt haben, weil es einfach nicht so eine große Nachfrage gibt. Aber die Nachfrage nach S, M und L scheint ja auf jeden Fall da zu sein. Ja, allen ja, recht machen ist... Gerade im Thread hat man ja gesehen, dass auch viele irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass es überhaupt Lady-Shirts gibt mittlerweile. Ja, also ich finde es auch sehr schade. Man könnte das ja ein bisschen mehr promoten, auch irgendwie über Facebook und Twitter. Es gibt anscheinend viele Mädels, die es nicht mitbekommen haben. Ich versuche das hier ja beim Beanstalk ein bisschen zu pushen, dass sie dann mehr Shirts kaufen, weil ich finde das schade, dass es dann keine Damen-Shirts mehr geben könnte, nur weil die Leute es vielleicht nicht mitbekommen haben. Aber da sind wir natürlich wieder bei der Kommunikation, ne? Ja. Also ich fände es auch schade, muss ich sagen, weil es einfach immer ein bisschen blöd ist, wenn dann einfach, ich sag mal, gut, wenn du jetzt eben sagst, es gibt XXXXL oder sowas, finde ich das vertretbar. Aber wenn man jetzt sagt, es gibt überhaupt keine Frauengrößen, das halte ich dann schon für einen relativ, also da schließt man ja wirklich schon eine große Gruppe dann aus. Ja, die Frage ist natürlich, ist diese Gruppe überhaupt so groß? Also es gibt natürlich viele weibliche Rocket Beans Fans, aber wahrscheinlich in der Gesamtheit doch relativ wenige im Vergleich zu der männlichen Fanbase. Und es muss sich ja für die Bohnen dann auch lohnen. Ach, das reimt sich. Aber ich kann es halt nicht so genau verstehen, wenn noch so viele von diesen normalen Größen, ich nenne sie jetzt mal, Standardgrößen, schon ausverkauft sind, dann kann man ja auch nicht sagen, ja, die verkaufen sich nicht. Also der Bedarf scheint ja da zu sein, nur eben nicht für diese extremen Größen. Und die könnte man dann ja rausnehmen. Ja, naja, vielleicht ist es ja dann so, wenn man jetzt YouTube umzieht, kann man ja vielleicht auch ein paar auf YouTube erfolgreiche Formate umsetzen, wie, weiß ich nicht, Beauty Palace. Da kommen vielleicht auch ein paar neue Frauen dazu, die dann wieder Merch kaufen. Danke. Aber ich glaube durchaus, dass die, also so wie ich Dennis in dem Forum-Post verstanden habe, ist das schon relativ ernst. Also er sagt wirklich, dass der Absatz halt nicht so ist, dass es sich für sie groß lohnen würde. Ja. Also mal für die Freundin oder so ein T-Shirt kaufen, wäre vielleicht angebracht in nächster Zeit. Oder für euch selber, wenn ja, gut, ihr eine Frau seid. Ja, okay, dann ja. Oder Fetisch habt. Kann ja sein. Ja, also der Halsausschnitt ist gleich. Also es ist ein runder Halsausschnitt. Das ist einfach nur eine weibliche Passform, sage ich mal. Und die Shirts, die sitzen auch gut und die haben auch eine gute Qualität. Und ich finde es jetzt auch nicht überteuert oder so. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Gibt ja jetzt auch das neue Design dann von der Gamescom. Und also ich werde mir auf jeden Fall ein Shirt auf der Gamescom von den Bohnen holen. Wahrscheinlich das schwarze. Also kaufen, kaufen, kaufen. Sellout machen wir jetzt hier auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, das vielleicht müssen sie doch einfach nachher, mal machen. Ich gehe nachher noch zu Dennis und lass mir die 100 Euro überreichen. Genau. Also ich finde es richtig geil, wenn sie dann mal so eine Art, Teleshopping-Sendung machen würden. Halt so richtig übertrieben und da halt so ihr Merch raushauen würden. Oh, da habe ich was Gutes im Kopf. Das ist nämlich... Ja, also da kann ich mir schon gut vorstellen, wie man das machen könnte. Ja, finde ich auch, also so stelle ich mir das vor. Warum nicht mal mit, weiß ich nicht, mit Nils und Eddie oder irgendwie so und dann was richtig Bescheuertes. Oder Nils und Simon passt vielleicht sogar noch besser. Ja, also neues Format. Ja, einmal pro Woche. Gerade erfunden, ja. Ja, das kann man ja dann schon voraufzeichnen und dann so in der Nachtschleife irgendwie laufen lassen. Ja. Ja, warum nicht? So, kommen wir vom Highlight Gamescom zu unseren persönlichen Highlights. Wir haben das Feedback, wie ja am Anfang schon erwähnt, sehr intensiv bearbeitet und haben uns gedacht, ich weiß gerade nicht mehr, wer die Idee gegeben hat, aber dass wir einfach mal ganz kurz, also jetzt nicht groß ausschweifend, sagen, was so unser Highlight seit der letzten Aufzeichnung war. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Hoffen wir jetzt nur mal, dass wir nicht alle drei die gleichen Sendungen als Highlight ausgewählt haben. Mein Highlight diese Woche, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, war das Presselect von Sonntag. Mhm. Das diesmal das erste Mal keinen Gaming-Bezug hatte, sondern sich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt hat. Zu Gast waren Florentin, Alexa und Alexander von Hoaxilla und ich glaube, er hieß Andy vom, ich weiß leider nicht, wie die Organisation heißt, die sich auf jeden Fall mit der UFO-Forschung beschäftigt. Und Hoaxilla? Das, nee. Nein, der Andy, der, oh, der UFO-Andy. Stimmt, UFO-Andy, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr schöne Sendung. Es gab ja am Anfang so ein bisschen skeptische Meinungen, die gesagt haben, skeptische Meinungen bei Verschwörungstheorien, nein, die gesagt haben, ja, ich weiß nicht, für mich war das immer Gaming, ich finde das jetzt nicht so toll, aber ich finde, Colin hat das sehr, sehr gut gemacht. Also qualitativ war die Sendung echt hochwertig, die war gut strukturiert, die haben spannende Themen besprochen, die Gäste hatten alle irgendwie ihren Input in die Sendung reingebracht. Es wurde zwar auch bei YouTube kritisiert, dass Florentin ein bisschen zurückgetreten ist, aber naja, was wäre passiert, wenn er halt mehr gelabert hätte, dann wären wieder einige auf den Plan gerufen worden und gesagt, der hat ja nur dazwischen gelabert. Und ja, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube einfach, in dem Bereich hat er natürlich auch nicht so viel Fachwissen wie die Leute von Hoaxilla zum Beispiel, die sich Tag für Tag damit beschäftigen. Seine Anekdoten, die er so erzählt hat von der Chemtrail-Demo, das war schon sehr witzig und auch interessant und haben das so ein bisschen aufgelockert, fand ich. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen, kann man sich auch als Podcast anhören, was ich auch gemacht habe. Also Almost Daily und Press Select höre ich immer nur als Podcast, so schaue ich eigentlich nie auf YouTube. Also mein Highlight war das Jugendzimmer. Ich weiß leider jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welches Spiel gespielt wurde, irgendwie so Trail. Micro Machines, genau, irgendwas mit so Autos. Aber darum ging es eigentlich auch gar nicht um dieses Spiel, sondern eigentlich eher um diesen Vibe. Und sie haben dann irgendwann angefangen, zwischendurch irgendwie Max Payne 3 alle zusammen zu singen. Und das fand ich irgendwie richtig cool und ja, hat mich einfach zum Lachen gebracht und so gute Stimmung verbreitet. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, also ich würde erstmal kurz ein paar Infos jetzt, weil ich habe nämlich gerade mal schnell alles nachgeguckt. Zum einen, der User Dash war es, der das vorgeschlagen hat mit den Highlights der Woche oder der letzten Wochen für uns. Danke, Dash. Und der Andi, wenn ich das richtig sehe, ist der von der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens e.V. Ah, okay, ja. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches gesagt, aber mein persönliches Highlight der letzten Wochen war tatsächlich relativ unspektakulär. Das war verflixte Klicks von letzten Freitag, weil das erste Mal war, dass ich dort selbst gespielt habe. Okay. Aber auch, ich muss auch sagen, eure Highlights fand ich natürlich auch. Also das Press Select habe ich noch nicht vollständig sehen können. Da bin ich noch dabei. Aber das Jugendzimmer fand ich natürlich auch super. Aber zum verflixten Klicks, da gab es bei mir nämlich auch so eine kleine, eigentlich war es eine super Folge, um sich aufzuregen für mich. Weil ich nämlich einmal komplett den richtigen Tipp eigentlich hatte. Also ich hätte 104 Punkte bekommen dafür. Ich habe es ungefähr eine halbe Sekunde zu früh abgeschickt und dann habe ich nicht mehr gesehen. Oh. Und so bin ich am Ende mit 0 Punkten da rausgegangen. Aber es bleibt zumindest im Kopf, im Gedächtnis. Schade. Sieger ja. Der Herzen. Genau, Sieger der genau. Sieger der Herzen. Ich kann ja jetzt sonst was erzählen. Nein, aber das fand ich ganz cool. Verflixter Zungenbrecher. Verflixte Klicks ist ja immer ganz kurz lustig und daher meine ich, das meine ich auch dann mit unspektakulär, weil es eigentlich immer gut ist. Ja, es ist ja sogar eine sehr gute Überleitung, würde ich sagen, zu unserem Quotentipp. Wir haben ja im Intro schon gesagt, wer ja verloren hat. Ich. vielleicht nochmal die genauen Zahlen. Also wir hatten, wann war die Aufzeichnung? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall letzte, also vor 2 Wochen getippt für den 5.8. verflixte Klicks, also gerade das genannte Highlight. Florian hatte 1821 getippt, Mona hatte... Was, 1800? 8100? 8121, genau. Mona hatte 9112 und ich hatte 8566. Wir waren da alle ein bisschen optimistisch, würde ich mal sagen. Also es waren im Schnitt circa 6800, also wir haben alle deutlich überboten, leider. Ja, ihr enttäuscht mich. Ja, du hast dann bist fast 3000 drüber. Naja. Ja. Deshalb habe ich auch das Intro gemacht. Stimmt, genau. Also wir wollen das jetzt ein bisschen so einbürgern, dass der Verlierer des Tipps dann immer das Intro sprechen darf. Weil das jetzt nichts ist, wo wir uns, glaube ich, drum prügeln, das unbedingt machen zu müssen. Ja, also es gibt Schlimmeres, aber es ist sehr schön, wenn man auch ein bisschen Abwechslung drin hat. Aber ich habe schon vorhin gesagt, wahrscheinlich ist es so, dass ich jetzt einfach jedes Mal das Intro sprechen muss, weil ich so schlecht tippe. Was tippen wir denn als nächstes? Ja, wir hatten normalerweise geplant, Bonjour nächste Woche zu tippen. Da aber leider während der Gamescom kein Bonjour stattfindet oder stattfinden soll, haben wir ein bisschen umstrukturiert und wollen jetzt das Freitags-Moin-Moin nächste Woche tippen. Also das ist der 19.8. Gibt es also eigentlich Gamescom schon? Genau, das ist halt die Frage, ob es da schon Informationen gibt, ob das auch wieder von der Gamescom sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, oder? So wie ich das gehört habe vom Steffen, soll Moin-Moin auf jeden Fall stattfinden. Gut, das macht die Aufgabe umso schwerer für uns, weil so ein Montags-Special-Format, ein Morgen-Special-Format zu tippen, ist vielleicht etwas schwieriger als ein Primetime-Format. Der Gewinner letztes Mal war der gute Flo, deswegen darf er jetzt anfangen und seinen Tipp abgeben. Das freut mich aber, dass ich da anfangen darf. Ich habe leider null Ahnung, wie viele Leute normalerweise in Moin Moin live gucken. Es ist ja schon deswegen schwierig, weil viele Leute arbeiten müssen. Oder in der Uni sind oder was auch immer. Gerade bei der Uni ist es aber natürlich wieder unregelmäßig. Kann ja sein, dass jemand nicht geht oder dass er einfach am Freitag um die Uhrzeit keine Vorlesung hat. Und gerade Semesterferien auch. Ach so, also gut für die Info. Das ist, ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gewusst. Obwohl mein Mitbewohner auch Student ist, so passe ich auf. Und Schulferien, glaube ich, auch noch in den manchen Bundesländern. Könnten also theoretisch relativ viele gucken. Genau, NRW auf jeden Fall noch. Trotzdem, glaube ich, bleibe ich relativ defensiv und sage, es gucken 4.101. Und ein. Ja, als Zweiter bin ich mal wieder, ich riskiere einfach mal was. Ich sag 8.500. Was? Max also möchte auf jeden Fall das Intro sprechen. Nein, ich glaube ernsthaft, dass 4.100 ist eigentlich so der Schnitt, den wir im Moment haben bei den ganz normalen Moin Moins. Aber bei der Gamescom sehe ich ja schon... Du musst ja dann nochmal 1.000 abziehen, die auf der Gamescom sind. Ja, aber wenn du so argumentierst, dann hätte ja letztes Jahr keiner den Stream gucken können. Letztes Jahr waren die Zuschauerzahlen ja auch relativ hoch während der Gamescom-Berichterstattung. Ob es jetzt im Moin Moin auch so war, weiß ich nicht. Aber generell sind die Gamescom-Wochen ja immer so, dass nicht eben nach Moin Moin diese lange Pause mit Wiederholung kommt, sondern dass danach direkt der Tag beginnt. Ich weiß nicht, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass der Einstieg in den Tag vielleicht mal so gut startet. Na gut. Ich denke, es wird vielleicht auch ein bisschen mehr, aber nicht deutlich mehr. Also ich würde sagen 5.219. Ich habe nämlich jetzt eine Person abgezogen, weil ich natürlich nicht da bin. 5.219. Und ich dachte, 4.100 wären schon viel für ein Moin Moin. Na, ich weiß nicht. Ich schau mal gerade... Interessiert mich gerade auch mal nach, wie viele heute Morgen Moin Moin live geschaut haben im Peak. Aber ich glaube, es müssten so um die 4.000 gewesen sein. Ja, 3.500. Siehst du, und die 600 sind dann noch zusätzlich wegen Gamescom. Ja, könnte sein. Vielleicht habe ich ein bisschen überboten. Bisschen. Naja, wir werden sehen. Dann spreche ich halt das Intro nächstes Mal. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, thematisch wären wir dann für diese Woche durch. Oder für diese 2 Wochen. Habt ihr noch irgendwas Sinnvolles anzumerken? So von Schauempfehlungen kann man auch noch sagen, dass die letzten beiden Bonjours, finde ich, sehr cool waren. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Oh, da könnte ich auch wieder ranten jetzt. Bonjour. Oh, also, ich wollte jetzt nichts anfangen. Ich fasse es kurz zusammen. Ich finde es inhaltlich auch deutlich besser als in den letzten Wochen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der Rocket Beans-Stil ist, dann irgendwelche Wetten abzuschließen mit, oh, du musst dann alle Frauen in deinem Handy anrufen. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Oh, okay. Das ist nicht... War das jetzt von gestern? Ja, das war von gestern. Okay. Das ist nicht so der Humor oder so die Art von Gags, weswegen ich die Rocket Beans schätze. Weiß ich nicht. Das ist für mich eher so, YouTuber mit 2 Millionen Subscribern, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Oh, ich habe dich geprankt, jetzt musst du das und das machen. So. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe es auch noch nicht sehen. Bonjour. Hab's auch noch nicht sehen können, deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Ich fand das letzte, also von der Woche davor, fand ich sehr cool mit dieser Wasser. War es mit dieser Wasserschlacht? Ja. Das fand ich irgendwie sehr cool. Das fand ich nice. Lustig. Mit dem, hier ist der Andi Strauß. Genau, mit Andi. Wobei ich sagen muss, der hat nicht ganz, also ich fand ihn im Jugendzimmer viel besser als Bonjour, weil das, was er vorgetragen hat, hat mein Humor nicht ganz getroffen. Aber das ist ja okay, man muss ja nicht immer alles super finden. Nö, aber ich fand er generell so ein sympathischer Typ. Ja, das auf jeden Fall. Und, was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben jetzt noch gar keinen Community-Bereich erwähnt. Vielleicht wolltest du ja dazu noch was sagen, Max. Ach ja, das hatte ich ja komplett in meinem... Ich hatte mit Community Manager schon geistig so den Bereich Community abgehakt. Ich kann noch ganz kurz die Ankündigung raushauen, dass es die 2. Ausgabe des Autorenwettbewerbs geben wird. Und zwar am... Ich habe das Datum leider nicht dabei geschrieben. Wenn ich mich richtig entsinne, wird das Thema am 18.09. bekannt gegeben. Alle weiteren also im Infos... September. Genau. Alle weiteren Infos werdet ihr aber im Forum dazu finden. Wird aber vom Ablauf eigentlich genauso sein wie letztes Mal. Also am 18. geben wir das Thema bekannt. Ihr habt dann bis zum 25. Zeit, eine Geschichte zu verfassen und uns die zukommen zu lassen. Ja, und irgendwann danach in der Woche wird dann Voting gestartet und der Gewinner gewinnt einen fantastischen Preis. Wirklich einen fantastischen Preis. Es war dieses Jahr noch nicht gesichert, was es oder dieses Mal. Bei der Ausgabe noch nicht gesichert, was es genau sein wird, aber ja, wenigstens ein paar Steam-Keys werdet ihr bestimmt abstauben können. Vielleicht kommt ja auch das ein oder andere T-Shirt oder die ein oder andere Kappe wieder dazu. Auch in Frauengrößen? Wenn eine Frau gewinnt. Und Frauengrößen? Ja, für die sehr kleinen Köpfe. Nee, wenn eine Frau gewinnt, kann man die so umschnallen, weil also normalerweise gibt es da immer so ein, weißt du, dass man ein bisschen enger machen kann. Ich meine natürlich die T-Shirts. Also ich gehe mal davon aus, dass die Bohnen das dann auch möglich machen. Also sie übernehmen, ich habe ja nicht so viel mit den Gewinnen direkt zu tun, außer mit den Steam Keys. Ich handle da vorher immer was aus mit denen, gucke, was sie anbieten und sag dann ja oder nein, ob das halt toll ist. Ja, und was dann danach passiert, ich gebe ja nur die Adressen weiter. Aber ich denke mal, wenn sich jemand ein Frauent-T-Shirt wünscht, also ein Lady-Shirt und die Größe vorhanden ist, werden die das auch rausschicken. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz drauf eingehen möchten, dass Madeline leider nicht noch da ist. Ach ja, stimmt. Das hatte ich ja komplett verdrängt. Also ich glaube, das müssen wir jetzt, rausholen. Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht allzu sehr ausführen. Es ist auf jeden Fall schade. Aber das Leben geht weiter. Ja, wir werden sie vermissen. Also jedenfalls, wenn sie mal zu sehen war vor der Kamera oder was geschrieben hat in dem Blog, kam immer sehr sympathisch rüber. Finde ich schade, aber ja, das Leben verschlägt einen manchmal halt einfach woanders hin. Ja. Und ich würde sagen, wir wünschen ihr auf jeden Fall viel Erfolg für ihre Zukunft. Ja, alles Gute. Ja, damit wären wir jetzt auch wirklich beim Ende angekommen, oder? Ja. Oder fällt euch noch was ein, um das noch weiter in die Länge zu ziehen? Also mir würden noch ein paar Sachen einfallen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, das können wir auch beim nächsten noch ansprechen. Hängt ja so ein bisschen den Rahmen. Ich denke, wir haben alles Wichtige, was jetzt so in den letzten 2 Wochen im Bohnenkosmos passiert ist, so aufgegriffen. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall noch mehr Feedback einschicken und uns auch auf Twitter schreiben. Vielleicht wollt ihr nochmal irgendwie euren Handle sagen. Was? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie mein Twitter-Name ist. Okay. Irgendwas mit Retnu. Also nicht. Add irgendwas mit Retnu? Ja. Mich findet man unter @zwecki90 auf Twitter, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Twitter-König. Also bei mir kommt sehr selten mal überhaupt irgendwas. Guckt lieber auf die Beanstalk-Seite. Ja, genau. Dann folgt @realbeanstalk. Das freut uns auf jeden Fall. Oder schreibt uns im Forum. Da bin ich jedenfalls immer zu erreichen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und eine schöne Gamescom-Zeit. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.